Hierauf versammelte Mose die ganze Gemeinde der Israeliten und sprach zu ihnen, dies ist, was Jahwe zu tun befohlen hat, 6 Tage hindurch darf Arbeit verrichtet werden, den 7. Tag aber sollt ihr heilig halten als einen Jahwe geweihten Tag unbedingter Ruhe. Jeder, der eine Arbeit an ihm verrichtet, soll getötet werden. Am Sabbatage dürft ihr kein Feuer anzünden in allen euren Wohnungen. Da gebot Mose der ganzen Gemeinde der Israeliten also, dies ist, was Jahwe befohlen hat, liefert von eurem Besitz eine Beisteuer für Jahwe. Jeder, den sein Herz dazu treibt, möge sie bringen, die Beisteuer für Jahwe, Gold, Silber, Kupfer, blauen und roten Purpur, Karmesin, Byssus und Ziegenhaar, rotgefärbte Widderfelle, Sekufelle und Akazienholz, Öl für den Leuchter, sowie Spezereien zum Salböl und zum wohlriechenden Räucherwerk, Schohamsteine und Edelsteine zum Besetzen des Schulterkleids und der Tasche. Und alle, die kunstverständig sind unter euch, mögen kommen und alles das verfertigen, was Jahwe gefordert hat, die Wohnung mit ihren Zeltwänden und ihrer Decke, ihren Haken, Brettern, Riegeln, Säulen und Füßen, die Lade mit ihren Stangen, die Deckplatte und den verhüllenden Vorhang, den Tisch mit seinen Stangen und allen seinen Geräten und den Schaubroten, den Leuchter mit seinen Geräten und seinen Lampen und das Öl für den Leuchter, den Räucheraltar mit seinen Stangen, das Salböl, das wohlriechende Räucherwerk und den Türvorhang für die Türe der Wohnung, den Brandopferaltar mit seinem kupfernen Gitterwerk, seinen Stangen und allen seinen Geräten, das Becken mit seinem Gestelle, die Umhänge des Vorhofs, seine Säulen samt ihren Füßen, sowie den Vorhang für das Tor des Vorhofs, die Pflöcke zur Befestigung der Wohnung und die Pflöcke zur Befestigung des Vorhofs samt den zugehörigen Stricken, die prachtvoll gewirkten Kleider für den Dienst im Heiligtume, die heiligen Kleider für Aaron, den Priester, und die Kleider seiner Söhne zum priesterlichen Dienst. Hierauf ging die ganze Gemeinde der Israeliten von Mose hinweg. Sodann aber kam ein jeder, dem sein Herz dazu trieb, und jeder, der dazu willig war, und brachte die Beisteuer für Jahwe zur Anfertigung des Offenbarungszeltes und für den gesamten Dienst in ihm und zu den heiligen Kleidern. Und zwar brachten sowohl Männer als Frauen, alle, die ihr Herz dazu trieb, brachten Spangen, Ohrringe, Fingerringe und Geschmeide, allerlei goldene Schmucksachen, dazu alle die, welche Jahwe eine Gabe an Gold zu weihen beschlossen hatten. Und alle die, welche blauen und roten Purpur, Karmesin, Byssus und Ziegenhaar, rotgefärbte Widderfelle und Sekufelle besaßen, die brachten sie herbei. Alle die, welche eine Beisteuer an Silber und Kupfer liefern wollten, brachten die Beisteuer für Jahwe herbei, und alle die, welche Akazienholz besaßen, wie es allenthalben bei der Anfertigung zu verwenden war, die brachten es. Und alle kunstverständigen Frauen spannen eigenhändig und brachten das Gespinst, blauen und roten Purpur, Karmesin und Byssus. Und alle Frauen, die sich vermöge ihrer Kunstfertigkeit dazu getrieben fühlten, spannen Ziegenhaar. Die Fürsten aber brachten die Schohamsteine und die Edelsteine zum Besetzen des Schulterkleids und der Tasche, dazu die Spezereien und das Öl für den Leuchter und zum Salböl und zum wohlriechenden Räucherwerk. Alle Männer und Frauen, die sich angetrieben fühlten, für alle die Arbeiten, deren Anfertigung Jahwe durch Mose befohlen hatte, Gaben zu bringen, als freiwillige Spende an Jahwe brachten die Israeliten ihre Gaben. Mose aber sprach zu den Israeliten, merket auf! Jahwe hat Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamme Juda, namentlich berufen und ihn erfüllt mit göttlichem Geiste, mit Kunstsinn, Einsicht, Wissen und allerlei Kunstfertigkeiten, um Kunstwerke zu ersinnen und in Gold, Silber und Kupfer, sowie mittels Bearbeitung von Edelsteinen zum Besetzen und mittels Bearbeitung von Holz auszuführen und so in allen Gattungen von Kunstwerken zu arbeiten. Aber auch die Gabe der Unterweisung hat er ihm verliehen, ihm und Oholiab, dem Sohne Ahisamachs vom Stamme denn. Er hat sie erfüllt mit Kunstsinn, allerlei Arbeiten auszuführen, wie sie der Schmied und der Zimmermann, der Kunstweber, der Buntwerker in blauem und rotem Purpur, Karmesin und Byssus, sowie der Weber fertigt, indem sie alle Arbeiten ausführen und Kunstwerke ersinnen.